Zu dieser irren Geschichte eines sadistischen Wettbewerbs passt folglich der Erzählbogen Man in the Hole. Ende der Fußnote. Der Schweizer Wirtschaftswissenschaftler Hans-Christoph Binswanger liest die Bedeutung des Dramas in einem ökonomischen Sinne. Faust ist der neue Mensch, der seine Vollendung nicht mehr im Jenseits sucht, sondern im diesseitigen Fortschritt und daher die Bande der Tradition und des ihn beengenden Glaubens abschüttelt. Ein echter Nutzenmaximierer also, der sein Glück im eigenen Vorteil sucht. Der Literaturwissenschaftler Josef Vogel hat in Kalkül und Leidenschaft, Poetik des ökonomischen Menschen, diese These Binswangers weiter ausgeführt. Im Gegensatz zum Homo compensator, der in den Erzählungen bis dato vorherrschte, wird das Ziel eines Ausgleichs abgelöst von kontinuierlicher Selbstoptimierung. Nicht mehr das Maß der Bedürfnisse treibe die Figuren an, sondern grenzenloses Verlangen. So verspricht Mephisto Faust im Austausch für seine Seele endlose Freuden und Erkenntnisse. Nebenher erfindet Faust noch das Papiergeld, Symbol und Instrument einer potenziell ins Grenzenlose wachsenden Wirtschaft und damit so etwas wie die Demokratisierung des Steins der Weisen, den Faust wie alle Alchemisten sucht. Fußnote: Der Gegenwert ist gesichert durch angeblich im Boden vergrabene Schätze des Kaisers. Was für eine abenteuerliche Story. Weshalb dieses Zeichensystem mächtiger als jedes andere sei, wie Mephistopheles propagiert. Das Alphabet ist nun erst überzählig. In diesem Zeichen wird nun jeder selig. Ende der Fußnote. Für Binswanger ist das Ganze die Suche nach dem künstlichen Gold mit anderen Mitteln. Aus dieser Suche entwickelt sich eine Suche, die denjenigen, der sich ihr einmal verschrieben hat, nicht mehr loslässt. Wer die Alchemie der Wirtschaft nicht versteht, kann die ungeheuerliche Dimension der modernen Wirtschaft nicht erfassen. Faust ist also Vorbote eines neuen, vom Kapital und seinen Glücksversprechen bestimmten Zeitalters. Als Herrscher über ein eingedeichtes Siedlungsland und Besitzer einer Schifffahrts- und Handelsgesellschaft ist er die Vollendung des modernen ökonomischen Menschen, der die Natur und ihre Zufälle seinem Profit unterwirft. Nur zwei Ureinwohner betreiben in seinem Einflussbereich noch die alte Subsistenzwirtschaft und deshalb will Faust ihnen an den Kragen, was Mephistopheles für ihn auch gewaltsam erledigt. Eine weitere wichtige ökonomische Transformation wird hier erzählt. Arbeit wird von Fleiß und Mühe zu einem produktiven Tun, das im besten Falle sogar glücklich macht. Am Ende ist Faust beinahe zufrieden, aber nicht aufgrund seines Reichtums und seiner sinnlichen Freuden, sondern wegen der Aussicht auf unbegrenzten Fortschritt und Wertschöpfung durch ein endlos erscheinendes unternehmerisches Projekt, also durch, wie man heute sagen würde, Selbstverwirklichung oder Flow.